Was soll das mitleidige Seufzen, Sprockhöfel? It's all over now, baby blue. Das klingt nach Abschied, Herr Witkowski, obwohl Sie noch ein Jahr bis zur Pensionierung haben. Na, klingt nach irgendeiner englischen Band, die sich der Alte auf seinem Computer über YouTube reinzieht, was? Ja, richtig. Sie haben den Blues. Ja, Irrtum, Kollege. Das waren nämlich Jungs aus Belfast, Nordirland. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema. Wie bitte? Los, bringen Sie dieses Ding mal wieder zum Laufen. Aber nicht in die KTU geben. Kriegen Sie selbst hin. Keine Verschwendung von Ressourcen. Was ist das? Bitte? Das ist eine VHS-Kassette. So haben wir Filme geguckt, als sie noch in die Windeln gemacht haben. Also ich misste schon mal mein Büro aus und da finde ich das klobige Teil zufällig wieder. Aha. Das am Anfang meiner Polizeikarriere eine gewisse Rolle spielte. Aha. Ach so, und Sie kümmern sich mit Busse um den Mord an der Tagesmutter. Ich kam gestern rein. Die Tagesmutter? Der Fall, Herr Kommissar. Der Fall. Brexit Blues. Hörspiel von Jan Decker. Frühstückspause, Paddy. Herrchen ist wieder zu Hause. Jetzt gibt's erstmal Futter. Komm. So. Hier, lecker. Du, diese Videokassette, ne? Stell dir vor, mein erster Fall. Osnabrück. März 1980. Witkowski am Telefon, Meldung der Streife, dass ein britischer Soldat im Hegerholz zusammengeballert wurde. Ja. So fing doch alles an. Ha! Da bin ich wieder bei Ihnen. Ja. Ja. Aus Leer, aus Friesland. Ach nee, Aurich, nicht wahr? Was erwartet Kommissar Sprockhöfel an seinem ersten Tag im heimischen Revier? Eine erstochene Tagesmutter. Im Stadtteil Schinkel wird die Tagesmutter Claudia Plate gestern früh zur besten Bringzeit der Kinder erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden. Befragung des Hauptverdächtigen. Wohnt in einem der Britenhäuser. Folgen Sie mir, Kommissar Sprockhöfel. Lesen Sie mal dieses Schild neben der Klingel. There is no place like home, so go there. Oh. Da hat wohl noch jemand den Blues. Ja, vielleicht den Brexit Blues. Der Mieter der Wohnung ist Brite. Lebt seit 1974 in Osnabrück. John Miller. Ehemaliger Soldat. Ah, putzige kleine Reihenhäuser. Das könnte Leeds sein. Oder Belfast. Hier wohnt also der ruchlose Mörder einer Osnabrücker Tagesmutter. Ein Brite. War sie IRA-Mitglied? Es geht um seinen Sohn. Der wohnt auch hier. Simon Miller. Und weiter? Was sagt laut Protokoll die erste Mutter, die ihr Kind abgeben will und die Tote entdeckt? Konnte dieser schlimme Mensch nicht die Tür hinter sich schließen, wenn das eines der Kinder zu Gesicht bekommen hätte? Die Wohnungstür stand also offen, wie hier. Das ist interessant. Sehen Sie mal, da rennt gerade ein Mann in Joggingkleidung durch die Bude. Herr Miller? Go away! Go away! Was? Oh, Verzeihung, ich dachte, es ist wieder diese Göre. Ich werde manchmal von der Tochter meiner Ex-Frau belästigt. Oh, hat Simon die Tür nicht richtig zugemacht, als er gegangen ist? Simon Miller, Ihr Sohn? Ja. Oh. Schade. Wir hätten ihn gerne in einer Mordsache gesprochen. Oh, wie ich Ihrem ehrenwerten Chef gerade am Telefon gesagt habe, Simon ist nicht hier. Warum so unwirsch, Herr Miller? Gilt britische Höflichkeit nicht mehr nach dem Brexit? Oh. Ja. Herr Miller wurde 1980 Opfer eines IRA-Anschlags in Osnabrück. Er überlebte nur knapp. Und er machte wohl nicht die allerbesten Erfahrungen mit der deutschen Polizei. Vor allem nicht mit einem jungen Kommissar namens Michael Witkowski. Ach. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Doch. Ach, ich gehe jetzt joggen. Sie entschuldigen. Grüßen Sie Simon von mir. Also, wir sehen, ein Mann joggt durch einen Wald, als plötzlich 5 Schüsse auf ihn abgefeuert werden. Wer geschossen hat, ist nicht zu sehen. Der Jogger geht gebeugt zu einem grünen Auto, das in der Nähe parkt, klopft verzweifelt gegen die Beifahrerscheibe. Aus dem Auto kommt Musik. Genau der Song, den Herr Witkowski sich vorhin in seinem Büro anhörte. Stimmt. Der Fahrer, von dem man schemenhaft den Hinterkopf sieht, reagiert nicht. Der Angeschossene rennt zusammengekrümmt weiter und verschwindet aus dem Bild. Ja, das war 1980. Mein Einstand als Kommissar in Osnabrück. Mhm. Bei einem Waldlauf im Hegerholz wird der 31-jährige britische Soldat John Miller fast erschossen. Er konnte sich in die Paracelsus-Klinik in der Nähe schleppen. Und zum Anschlag bekannte sich wenig später die irisch-republikanische Armee über ein in Dublin veröffentlichtes Schreiben. Ja, gut. Auftrag erledigt. Wir haben das Band Ihrer museumsreifen VHS-Kassette zum Laufen gebracht. Wir? Das ist ja wirklich unglaublich. Unser neuer, reizender Kommissar hat mir diese Aufgabe vermacht, Ihre VHS-Kassette zu retten. 5 Stunden Arbeit. Wen interessiert die Fußnote, Frau Kriminalassistentin? Du hast dich doch gelohnt, Busse. Danke. Es ist alles wieder da. Die Videokassette lag eines Tages bei mir im Briefkasten. Da waren unsere irischen Pistolenhelden längst wieder auf ihrer grünen Insel. Naja, interessant finde ich, dass John Miller in beiden Fällen auftaucht. Als Ex-Mann der ermordeten Tagesmutter und als Opfer des IAA-Anschlags 1980. Sein Sohn Simon... Sein Sohn ist Hauptverdächtiger im Fall Claudia Plate. Und einziges Kind aus deren Ehe mit John Miller, von dem sie seit 1977 getrennt lebt. Ja, und genau der verriet uns, dass Sie bei ihm anriefen und nach dem Sohn fragten, als wir gerade auf dem Weg zu Papa waren. Was sollte das? Ja, der Ungeduld. Der junge Kerl hat ein Vorstrafenregister, das sich gewaschen hat. Also Kinder, an die Arbeit. Schreibt Simon zur Fahndung aus und bringt ihn mir zum Verhör. Und treibt mir irgendwann später die IRA-Fritzen auf, die seinen Vater damals fast gelyncht haben. Und wenn er mich braucht, bin hier. Ja, die immer noch derselbe mausgraue Märztag 1980. Kalter Regen. Wetter wie in London. Ich sehe mir den Tatort im Hegerholz an. Da stehen schon die Burschen von der britischen Militärpolizei, schnappen mir den Fall weg. Ja, dein Herrchen hat aber einfach weiter ermittelt. Ja, Paddy. Man soll nicht immer nur hinterher dackeln. Manchmal muss man auch tüchtig losstürmen. Voilà! Der deutsche Wald. Ja. Und der Tatort in unserem zweiten historischen Fall. Also, ich wäre lieber gleich mit Ihnen zur Wohnung der Tagesmutter gefahren. Und wenn die beiden Fälle wirklich zusammenhängen? Ach, Pustekuchen. Herr Witkowski übt sich einfach in Arbeitsverweigerung. Haben die ihn vorher ausgespäht? Die Terroristen kannten John Miller und seine Joggingstrecke. Durch eine Quelle vor Ort? IRA-Mitglieder unter braven Osnabrücker Bürgern? Ja. Entschuldigung. Ihnen steigt die Waldluft zu Kopf, Kollegin. Gab es Zeugen? Laut Witkowskis Fallakte nein. Das ist doch ungewöhnlich. Auch der Terrorist braucht Glück im Leben. Was machte ein britischer Soldat eigentlich in Osnabrück? Haben Sie mal vom Zweiten Weltkrieg gehört? Am 4. April 1945 marschierten die Briten in die Stadt ein und blieben gleich die nächsten 63 Jahre. Aha. So. Der erste Osnabrücker Stadtkommandant, Colonel Day, hatte auf seinem Schreibtisch angeblich eine Karte stehen mit der Aufschrift »Ich hasse alle Deutschen«. Ja, zu Recht. Wir reden von 14.000 Soldaten, die größte britische Garnison außerhalb des Mutterlandes. John Miller war Sportausbilder in einer Kaserne hier in der Nähe von 1974 bis 2008. Nur 1978 und 79 nicht. Wieso nicht? Da war er in Nordirland eingesetzt. Wo wollen wir eigentlich hin? Jetzt bleiben Sie doch mal stehen. Zu dem Haus hier. Das steht mitten im Stadtwald. Das ist doch seltsam. Moment. Redekamp. Und die taucht nicht als Zeugin in der Akte auf? Hallo, Frau Busse. Unser erster Fall. Ja, ich komme, Herr Kommissar. Simon Miller, Jahrgang 1974. Gelegenheitsjobber, Kleinkrimineller. Herr Miller, Ihre Mutter Claudia Plate wurde vorgestern von einer unbekannten Person in ihrer Wohnung erstochen. Richtig? Bin ich hier in der Schule oder was? Nee, noch ist das ein Quiz, bei dem Sie nur gewinnen können. Ging es bei den lautstarken Zwistigkeiten zwischen Ihrer Mutter und Ihnen, die von den Bewohnern im Haus Heiligenweg 23 registriert wurden, wirklich nur um das Geld, das sie Ihnen immer wieder üppig geliehen haben soll? Und dass sie nun, laut Ihrer Halbschwester, zurückhaben wollte, um mit den Tageskindern in eine größere Wohnung zu ziehen? Ich meine, Eine Kita auf 55 Quadratmetern ist kein Luxus, ne? Oder ging es um was ganz anderes? Was denn? Na, den Anschlag auf Ihren Vater. Ich weiß nicht, warum ich hier überhaupt mit dem Polizisten reden muss, der bei der Aufklärung dieses Anschlags so jämmerlich versagt hat. Ach, das ist doch schwarzer Tee von gestern, Herr Miller Junior. Ich war mit meinem Vater joggen im Hegerholz. An dem Abend, als Mutter erstochen wurde. Sie wurde doch am Abend erstochen. Warum begreifen Sie nicht, Herr Petkowski, dass ich damals auf Ihrer Seite stand? Bitte? Erinnern Sie sich? Der kleine Junge mit dem BMX-Rad, hinten an der Stange, ein Wimpel mit der roten Hand von Ulster, der nordirischen Flagge. Wie? Natürlich. Da Sie meine Mutter ja auch genauer kannten, als es für Ihre ohnehin unerlaubten Ermittlungen gut war. Genauer? Ja, Ihre Mutter war eine sehr schöne Frau. Dazu noch witzig, trinkfest und eine, mit der man ernsthaft über Fußball reden konnte. Aber kennen? Na gut. Goodbye, Herr Miller. Das war's für den Moment. Tatzeit laut Obduktion vorgestern Abend zwischen 19 und 21 Uhr. Keine Einbruchsspuren. Die Tagesmutter hat ihren Mörder also gekannt. Und der ließ die Wohnungstür offen, als er ging. Klingelt da etwas bei Ihnen? Schaurige Vorstellung, dass hier jeden Tag Kinder gespielt haben. Und Frau Plath in diesem Flur so bestialisch ermordet wurde. Wow, ein Terrarium mit Schlangen. Die winden sich auf kleinen grauen Kieselsteinen. Und die sind mit Buchstaben bemalt. Tjokfaita Arla. Was ist das denn für eine Sprache? Mich interessiert gerade nur eine Sprache. Und die ist eindeutig. Sohnemanns Vorstrafenregister. Ja, Claudia Plate hatte Simon Miller bereits mehrfach wegen Diebstahls angezeigt. Wieso tötet man die Hand, die einen füttert? Lauter Bilder an den Wänden. Ja. Eigentlich nur Fotos von immer demselben Dackel. Nee, der gleiche Dackel, nicht derselbe. Hä? Ja, sehen Sie die Wohnungseinrichtung? Die Fotos kommen aus verschiedenen Jahrzehnten. So lange lebt kein Dackel. Aber sie sind hier aufgenommen. Dackelchen! Na, komm mal her, mein Schätzchen! Oh. Komm mal zu Mama! Wo bist du denn? Entdecken Sie gerade Ihre Tierliebe? Hä? Och, süß. Wie wäre es mit einer romantischen Musik dazu? Der CD-Player steht immer noch auf Pause. Oh. Die VHS-Kassette! Was? Mach mal aus! Spockhüffel! Ja, wo denn? Nach hin. Da, Knopf! Ja! Die VHS-Kassette! Das Lied, das der Fahrer des grünen Wagens beim IAA-Anschlag gehört hat. Hä? Aha. Ja. Was treibt Witkowski hier eigentlich für ein Spiel mit uns? Ich habe keine Lust, mit Ihnen noch länger bemalte Kieselsteine in Terrarien zu deuten oder eine nordirische Bluesband zu hören. Das nennt man kombinieren, Herr Spockhöfel. Apropos, hat Witkowski nicht seit kurzem einen Dackel? Ich stelle laut, Herr Kommissar, ja? Hallo? Hallo? Kinder? Ja? Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören Sie. Also, zum Mitschreiben. Simon Miller hat für die Tatzeit ein Alibi. Ah. Wurde soeben von seinem Vater bestätigt. Okay. Ich schlage vor, ihr knöpft euch jetzt die Tochter der Tagesmutter vor, Verena Plate. Mhm. Hauptberufliche Lebenskünstlerin. Stadtbekannte Sprayerin. Mhm. Die soll man oft in so einer Unterführung unter der Landstraße nach Versen antreffen. Wisst ihr, wo ich meine? Ja, klar. Ja. Ja. Danach Besprechung bei uns in der Polizeikantine. Jawohl. Machen Hallo? Wir. Hallo? Ja, gut. Tschüssikowski. Geht klar. Ende. Ja, Ende. Tschüss. Ha. Ist er jetzt weg? Ja, ich glaube schon. Okay. Ja, dann auf zur Lebenskünstlerin. Na los, folgen Sie mir, Kriminalassistentin Busse. Nee, bevor ich nachgedackelt komme, bleibe ich noch ein paar Minuten allein in der Wohnung. Oh, eine Verschnaufpause. Ihr neuer Chef wartet im Auto auf Sie. Aber nur 5 Minuten. Notizen für einen neuen Roman oder Drehbuch. Figuren? Peter, alter Kommissar, hat vermutlich etwas zu verbergen. Raymond, junger Schnösel, seit kurzem ebenfalls Kommissar. Elizabeth, aufstrebende Ermittlerin. Elizabeth am Tatort flüstert: Endlich allein. Was sagt uns wohl das Internet dazu? Teokfeit Arla. Ah, Gälisch für unser Tag wird kommen. Der Kampfspruch der IRA. Tja, das nennt man wohl einen klassischen Ermittlungsvorsprung, ihr Schlangen. Brexit Blues. Tod einer Tagesmutter. Raimundo imaginierte die riesige Blutlache, in der Claudia P. stundenlang gelegen haben musste. Ein Dackel wimmert leise, tappt durch den dunkelroten See zur Toten hin, leckt ihr Gesicht immer wieder. Das treue, dumme Vieh verteilt dabei mit seinen Pfoten das Blut im Flur. Hier hatte ein britischer Hooligan namens Simon M. die geballte Wut auf seine Mutter in unzähligen Messerstichen entladen. Aber warum? Ja, das Graffiti kommt mir bekannt vor. Grüne Schlangen auf grauem Kieselstein mit komischen Buchstaben darauf. Tjokfeit Arla. Was wollt ihr hier, ihr Wichser? Haut ab! Mareike Busse von der Osnabrücker Polizei. Das ist kein Graffiti, sondern ein Mural, englisch für Wandgemälde. Aha. Und damit verzieren in Nordirland Protestanten wie Katholiken ihre Hauswände. Ja, natürlich. Was diese Parole betrifft, Tjokfeit Arla, so handelt es sich eher um eine der Katholiken. Oder sollte ich sagen, der IRA? Fick dich! Sie wurden uns als Lebenskünstlerin angekündigt. Das da allerdings ist Vandalismus. Folgen Sie uns aufs Polizeipräsidium. Ich bin Künstlerin, du Arschloch. Waren Sie eigentlich eifersüchtig auf Ihren Bruder, weil Claudia Plate ihm immer wieder Geld lieh? So einen verblödeten Halbbruder kann man nicht eifersüchtig sein. Und Sie hegen Sympathien für die IRA, wie Ihre verstorbene Mutter? Quatsch. Das Terrarium war ein Geschenk meines Vaters. Patrick Brennan. Er ist wie ich dafür, dass die Iren selbst entscheiden sollen, ob sie eine harte, weiche oder gar keine Grenze zwischen sich wollen. Sind wir durch, ihr Knalltüten? Wir wollen den Mord an ihrer Mutter aufklären. Wer hat eine unschuldige Tagesmutter so bestialisch umgebracht? Simon natürlich. Hab ihm erst vor 3 Tagen gesteckt. Verpiss dich aus Claudias Wohnung. Lass ihn in Ruhe. Sonst setzt Schläge. Ich hab keine Angst vor dir. Und er so: Ich geh dir an die Kehle, Verena! Dreckiges Irrenpack! Und das alles vor den Tageskindern. Und worum ging es bei diesem Streit? Seine Geldforderung? Ja. Wohnt bei seinem tollen Papa, seit er 11 Jahre alt ist. Und will immer nur Kohle von Mama. Aber ihre Mutter hatte nicht viel Geld. War ihm egal. Mir übrigens auch. Mama hatte andere Werte. Ach, interessant. Und welche? Unabhängigkeit als Frau. Soziales Engagement. Ihre beste Freundin wohnt allein im Hegerholz. Kümmert sich da um die Babys von Drogensüchtigen. Und nimmt die bei sich auf. Meinen Sie Ruth Redekamp? Ja. Danke, Frau Plate. Ja. Ja. Vielen Dank. Dann, gut, dann belassen wir es heute bei einer Ermahnung. Oh, danke. Arschloch. Gut, Kollegen. Ich habe Claudias Hund bei mir aufgenommen. Ja, ein schwacher Moment. Pitti hat doch sonst niemanden. Der Dackel, schätze ich, ist die ganze Nacht nicht von ihrer Leiche gewichen. So hätte es jedenfalls Pitti der Erste gemacht, ein treuer Kerl. Und der jetzt, laut Hundemarke Pitti der Vierte, ist ihren verbohrten Kindern bestimmt herzlich egal. Und Ihre Beziehung zum Mordopfer? Das ist eine alte Bekannte. Wie war sie denn so? Sie? Damals? Mhm. 1980? Hübsch. Gerade frisch solo. Mhm. Temperamentvoll. Wir waren jung, ne? Ja. Aber wen interessiert das jetzt eigentlich? Ja, uns. Schließlich haben sie eine VHS-Kassette mit dem IRA-Anschlag auf ihren Ex-Mann 40 Jahre lang in ihrem Büro gebunkert. Doch. Ja? Vermutlich an der britischen Militärpolizei vorbei. Was unterstellt ihr mir? Na, Ihre alte Bekannte hatte ein Kind mit dem Anschlagsopfer. Ja. Sie wusste bestimmt auch über John Millers Tagesablauf Bescheid. Seine Joggingstrecke. Sag mal, verhört ihr mich jetzt? Wie krank ist das denn, ihr beiden? Des Dackels Kern ist doch folgende Frage. Warum sind alle in Aufruhr, wo dieser IRA-Anschlag doch fast ein halbes Jahrhundert her ist? John Miller fühlt sich von Besuchern an seiner Haustür bedroht. Und Sie verziehen sich lieber mit Ihrem Paddy, anstatt zu ermitteln. Ja. Vielleicht hat es irgendwas mit dem Brexit zu tun. Ach was. John Miller ist einfach traumatisiert. Schon mal von Terroristen umgemäht worden? Traumatisiert? Nee, das glaube ich nicht. Er ist nervös, weil er seinem Sohn ein Alibi gibt. Ja. War er wirklich mit Simon im Heger Holz joggen, während drüben im Schinkel seine Ex erstochen wurde? Ob es wohl diesmal Zeugen seines Dauerlaufs gibt? Abgemacht, Spockhöfel. Sie kümmern sich darum. Ja. Wo wir gerade bei Zeugen sind. Die Frau in dem verträumten Häuschen im Wald, Ruth Redekamp. Ja. Ich würde gern nochmal bei ihr anklopfen. Der Anschlag spielte sich damals vor ihrer Haustür ab und sie war eine gute Freundin von Claudia Plate. Also halt mal. Ich dachte, wir suchen den Mörder von der Plate. Ja. Muss ich wieder alles alleine machen? Wäre doch toll, wenn Sie Patrick Brennan, leiblicher Vater von Verena Plate, auftreiben könnten. Mhm. Ja, ist doch Ihre Generation, Chef. Ja. Verhören Sie den Paddy, wie man die Iren auch liebevoll nennt. Oder kennen Sie den auch schon? Herr Witkowski? Schweigen im Walde. Herr Witkowski! Ach, Paddy, das waren Zeit. 15. April 1980, Bremer Brücke. Der VfL gegen Hannover 96. Sensationelle 3:1, du. Nach dem Spiel spricht mich Claudia an. Eine alte Bekannte aus der Ostkurve. Dein Frauchen. Mann, war die schön. Du, Michael, ich kann dir einen Iren nennen, der was über die Schießerei im Hegerholz weiß. Dafür lässt du aber die Zeugenaussage meiner Freundin Ruth verschwinden. Ich so, wie, weil er bei der britischen Militärpolizei einbrechen und Akten klauen? Nee, bitte. Aber ich könnte was anderes für dich tun. Ein Ding in eine Schublade sperren, von dem du gar nicht weißt, dass es existiert. Ja? Patrick, du, ich muss dich jetzt mal sprechen. Ach, der Michael Witkowski. Ja, du weißt schon, wegen der Sache damals im Hegerholz. Welche Überraschung. Nur ich dachte, wir ersparen uns doch dieses Gespräch. So waren wir doch verblieben, oder? Ja, damals, als es schien, dass ich mit deiner Ex und deiner Tochter zusammenleben würde, aber Also, bitte, treffen in einer Stunde am Robenbruchsee, ja? Komm, da sind wir Claudia schuldig. Schuldig? Sind wir höchstens vor Gott. Entschuldigen Sie? Was? Frau Redekamp? Welche Drogen nehmen Sie? Ich komme von der Osnabrücker Polizei. Also das Jugendamt schickt Sie. Ihre Freundin Claudia Plate wurde erstochen. Ja, weiß ich doch. Hat sie Ihnen gegenüber jemals erwähnt, dass sie jemand bedroht hat? Ihr Sohn etwa? Hören Sie, ich habe Claudia seit Jahren nicht mehr gesehen. Sie war ein Opfer und ich möchte das Andenken meiner Freundin nicht beschmutzen. War es das? Naja, dafür, dass Sie Redekamp heißen, sehen Sie aber ziemlich wenig. Also dafür, dass Sie keine Drogen nehmen, sehen Sie aber sehr blass aus, Frau Polizistin. Herr Miller, die Freunde von der deutschen Polizei sind wieder da. Witkowski? Oh, wieder nur Sie. Der junge Kommissar von Eins duckt sich wohl vor mir, was? Mr. Miller, wieso waren Sie damals überhaupt auf den deutschen Kommissar angewiesen? Hatte die britische Militärpolizei derart schlechte Ermittler? Schlechter als ihn, wohl kaum. Was meinen Sie damit? Ach. Herr Miller, ich gehöre zu einer ganz neuen Polizeigeneration. Mir können Sie vertrauen. Vertrauen in die deutsche Polizei? Ja. Dass ich nicht lache. Ich habe hier für deren Sicherheit gesorgt. Als britischer Soldat, mitten im Kalten Krieg, zusammen mit meinen 14.000 Kameraden in Osnabrück. Ja, so besonders lukrativ war der aber nicht, Ihr Beschützerjob, oder? Oder warum musste Ihr Sohn mit 13, als er schon 2 Jahre bei Ihnen wohnte, Fahrräder klauen, Drogen verkaufen und seine Mutter ständig um Geld anbetteln? Dieses Verhalten scheint er bis heute nicht abgelegt zu haben. Simon ist nicht wie die anderen. Aha. Der Junge hat seit über 40 Jahren Angst um seinen Vater. wie 1989 und 96, als es wieder passierte. Zwei Bombenanschläge der IRA auf meine Kaserne. Sie waren in Nordirland eingesetzt. Wurden Sie deshalb vor den radikalen Iren behelligt? Ja, sie brachten niemanden lieber um als uns, Soldaten, die in Belfast oder Londonderry für Ordnung gesorgt hatten. Die Army hat uns nach Deutschland geschickt, um uns aus der Schusslinie zu nehmen. Verstehe. Wir hatten in Nordirland schon genug Mist erlebt. Brennendes Benzin, Schreier, Hagel aus Gummi geschossen. And so much blood. Ja, das böseste Blut gibt es in den Familien, sagt man. Übrigens fielen mir in den Unterführungen hier im Stadtteil ungewöhnliche Graffitis auf, sogenannte Murals. Ach, das ist Verena. Der irische Bastard sprüht diesen IRA-Schwachsinn überall hin. Ah. Bedroht mich an meiner eigenen Haustür, nur weil ich da drüben meine Pflicht getan habe. Der traue ich glatt zu, die eigene Mutter zu erstechen, weil sie diesem Punkmädchen zu wenig pro-irisch war. War sie das denn? War Claudia Plate pro-irisch? Patrick, sag mal, Gehhilfe? Tja, ein Rollator. Es läuft halt nicht mehr so gut. Nimm mich doch Paddy wie früher. Oder wie Claudia ihre Dackel alle nannte. Ja, Mensch, du alter Dackel. Du, VfL Ostkurve. Saison 84-85, Meistertitel in der Amateuroberliga Nord. Da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Und jetzt? Leider wieder Oberliga Nord. Oder dritter Liga, wie man heute sagt. Ach, ach, der VfL. Betty, ich habe dich ja nie gefragt, was du eigentlich über die Ballerei auf den Briten im Hegerholz weißt. Ne? It's all over now, baby blue. Ja, weißt du, Van Morrison, der Sänger von Them, wurde einmal gefragt, warum er überhaupt Musik macht. Seine Antwort? Damit er Nordirland vergisst. Ja, ja, düstere Zeiten damals. Ja, und sie kommen wieder mit einer harten Grenze, mitten durch das Land. Ne? Das wäre die absolute Schreckensvision für uns. Und der einzige Trost wäre, dass es den Briten jetzt nach ihrem Brexit möglichst schlecht geht. Also, wie kann ich dir helfen, Michael? Mit dem, was ich noch nicht über dich weiß. Du bist ein katholischer Nordire, der bei den Briten Soldat wird und vorher für sie Undercover-Sachen bei der IRA machte. Sag mal, auch beim Anschlag auf John Miller? Davon darf ich doch nichts erzählen, das verstehst du doch. Hm? Aber sag, wie geht es Ihrem aktuellen Dackel? Mein Liebling war Paddy too. Mensch, Patrick, die Mutter deiner Tochter wurde wie ein Schwein abgestochen. Das kann ich doch nicht kalt lassen. Ja, ja. Wie tickte Claudia zuletzt? Du hattest doch sicher noch Kontakt mit ihr, wegen Verena. Gab es Streit mit Simon, mit John oder mit Verena? Wie sie tickte? Das fragst du mich? Hast du Claudia nicht auch verdammt gut gekannt, nachdem sie deinem Dackelblick erlegen war? Ja. Weißt du noch? Ach ja, die turbulenten Zeiten damals. Die britischen Soldaten in den Kneipen. Du, ich, dazwischen. Diese Frau, Claudia, die mit uns anstieß und sang. Fahnenkurve eben. Und die dich zu meinem Nachfolger machte. Kinder? Hallo? Hallo? Wo seid ihr? Ja, wir hören Sie. Wir sind in Spockhöfels Büro. Oh, 18.10 Uhr. Wir sollten langsam Feierabend machen. Ja, Feierabend mit dem ganzen Quatsch. Hm? Weil wir nicht weiterkommen, oder sehe ich das falsch? Eher zutreffend, ja. Also, Frau Redekamp hat nichts vom Anschlag damals mitgekriegt. Sie sagte nur etwas davon, dass sie Frau Plates Andenken nicht beschmutzen will. Ja. Das ist merkwürdig. Und den Jogger mit seinem Sohn hat vorgestern niemand joggen gesehen. Spockhöfel, ja? Gleich noch mal ran an Simon Miller. Und dann von mir aus Feierabend für heute. Gut, mach ich. Und was ist mit mir? Sie dürfen sich ausruhen, Frau Busse. Hallo? Ist das hier eine Jungsspielwiese oder was? Frage. War Claudia Plate zum Zeitpunkt des Anschlags eigentlich mit Patrick Brennan zusammen? Ja, ja, aber das ging irgendwann nach der Sache im Hegerholz in die Brüche. Aha. Verena schlüpfte im August 1980. Da waren die schon getrennt, glaube ich. Warum zählen wir dann nicht eins und eins zusammen? Gibt zwei. Ja, genau, zwei. Patrick Brennan war der Fahrer des Grünwagens oder der Schütze, ja? Und da die Tagesmutter nicht gut fand, dass er den Vater ihres Sohnes im Wald abknallte, gab sie ihm den Laufpass. Huhu, Herr Spockhöfel, Aktenstudium. John Miller hat den Fahrer des IAA-Fluchtwagens gesehen. Es kann also nicht Brennan sein. Den kennt er. Schließlich haben die beide Kinder von derselben Frau. Ja, aber den Schützen hat er laut der verdächtig dünnen Akte unseres Kollegen Witkowski nicht gesehen. Und jetzt, im fortgeschrittenen Alter, will Claudia Plate endlich mit der Wahrheit rausrücken. Und das mitten im Brexit-Stress. Da ersticht der Paddy sie brutal. Ach, nicht mehr Simon Miller? Ja. Was hat der Brexit damit zu tun, dass unsere Tagesmutter angeblich irgendwas auspacken wollte? Ja, stimmt natürlich. Ihre alte Bekannte sollte eigentlich schön dicht halten, wenn sie in der IAA-Sache irgendwie mit drinsteckte. Ja. Gerade wenn diese Terrorgruppen jetzt in Irland neu erstarken sollten. Die fackeln doch nicht lang. Ja, ich wälze nur Hypothesen, Frau Kriminalassistentin. Ja, ja. Ja, das macht auch jeder einigermaßen begabte Schriftsteller. Und die richtig Guten schreiben gleich die richtige Hypothese auf. Also jetzt hört mal. Paddy Brennan ist mit einem Rollator unterwegs. Der würde schon beim ersten Stich auf seine Ex zusammenbrechen. Und das glauben Sie dem Mann? Nehmen Sie ihm das Ding doch mal weg. Mein Vorschlag, wir bestellen beide her. Simon Miller und Patrick Brennan. Den Protestanten und den Katholiken. Jetzt. Ja, und dann sehen wir weiter. Suki Arla. Das Tattoo an Claudia P.'s Hüfte war erst im Bestattungshaus beim Herrichten ihrer Leiche aufgefallen. Raimundo verfluchte die übermüdeten Kollegen in der Rechtsmedizin. Der gälische Spruch bekam dadurch eine neue Bedeutung. Ihm stand ein Bild vor Augen, wie Verena P. dem Unionisten-Fan Simon M. in einer dunklen Unterführung in Osnabrück immer wieder ein Messer in den Rücken bohrte. Die Verräterin, ihre Mutter, hatte sie bereits gemeuchelt. Jetzt musste sie den Bruder als ihren angeblichen Mörder kaltstellen. Der Rest war Schweigen. Ja. So blieb der IRA-Papa als Schütze auf dem britischen Soldaten John M. unerkannt. Okay, Paddy. Der Film von meinem ersten Fall ist fast vorbei. Mai 1980. Ich pfiff die Ermittlungen ab. Keine Beziehungstat. Claudia und John hatten kein Hühnchen miteinander zu rupfen gehabt. Dachte ich damals, ne? Keinen Rosenkrieg mit Kanonen geführt. Naja, und die IRA-Kerle kriegte ich auch nicht zu fassen. Und dann verliebte sich dein Frauchen in mich. Klar, ihre Tätowierung ist mir dann irgendwann, als es richtig zur Sache ging, aufgefallen. Aber das war für mich doch nichts als Chinesisch. Elizabeth malt sich aus, was passieren würde, wenn sie den alten Peter mit unangenehmen Wahrheiten konfrontierte. Elizabeth und sie durften im Jahr 1980 einfach mit einer Verdächtigen poppen? Deshalb ihr Eiertanz bei unseren Ermittlungen. Peter? Tatsächlich, sie sagen es. Das habe ich getan. Aber was war an dieser jungen Osnabrückerin verdächtig? Elizabeth? Frauen bei der IAA haben oft ihre Sexualität eingesetzt, um an Informationen der Briten zu kommen. Oder um unbequeme Ermittlungen auszubremsen. Da sind sie wohl reingelegt worden, Peter. Sie armer alter Sack. Sie haben Pech, Herr Brennan. Meine Kollegin steht auf Sinéad O'Connor. Ich dagegen auf James Blunt. Ja, ein britischer Sänger und ehemaliger Soldat. Und totaler Gobscheit. Sag mal, was soll der Unsinn? Schoki Arla. Aha, ja. Unser Tag wird kommen. Genau. Sprechen wir jetzt Gälisch? Sie wissen, dass sich Claudia Plate den Kampfspruch der IAA tätowieren ließ? Ja. Ist das nicht etwas kindisch? Kindisch? Ja. Der Tag, der kommen wird, ist der, an dem Irland eine Nation ist, frei von britischer Einmischung. Dafür gingen Leute von der IRA wie Bobby Sands ins Gefängnis. Und da den Hungerstreik und starben. Ja, und hier stirbt eine Tagesmutter, weil sie, der Vater, ihre Tochter Verena auf die eigene Mutter angesetzt haben. So behandelt man bei der IAA doch Verräter. Abmurksen, nicht wahr? Und getarnt haben sie das als Beziehungstat. Und? Mein Vater und ich sind Unionisten. Das sind die vernünftigen Nordiren, die bei Großbritannien bleiben wollen. Die anderen Katholiken, Nationalisten, die Minderheit, Pack, Terroristen. Ruth Redekamp hat sie damals am Tatort gesehen. Das sagte sie 1980 der britischen Militärpolizei. Die Kollegen auf der Insel haben mir netterweise Akteneinsicht gewährt. Ich musste ihnen aber versprechen, alle Ermittlungsergebnisse nur an sie zu übergeben. Der Fall liegt offiziell immer noch in ihren Händen, da ein britischer Soldat das Anschlagsopfer war. Mein Problem ist allerdings, ich liebe es, böse Buben schnell vor Gericht zu bringen. Will die IRA jetzt nach dem Brexit den Anschlag auf John Miller vollenden? Als ein kräftiges Zeichen? Wir sind noch da? Stand Claudia Plate Ihnen dabei im Weg? Ich wollte katholischer Priester werden. Wussten Sie das? Stattdessen sind Sie IRA-Terrorist geworden. Wenn auch nur zum Schein. Für den britischen Geheimdienst. Angeblich. Das hat mir mein Kollege Herr Witkowski verraten. Oder haben Sie doch die Seiten gewechselt? Brauchen Sie ein Lied, damit ich Ihnen auf die Sprünge helfe? Sie haben den Schützen gesehen, der auf John Miller schoss, oder? Warum wollen Sie dieses Wissen für sich behalten? Weil Sie es nur Ihrem Vater verraten haben, damit er Rache nehmen kann. Aber warum erst jetzt, nach über 40 Jahren? Weil Claudia Plate Ihnen kein Geld mehr geben wollte? Das ist doch kindisch. Sie haben sie all die Jahre mit dem erpresst, was Sie im März 1980 im Hegerholz gesehen haben. Ja, die ständigen Beleidigungen von Verena, die ihren Vater nur den scheiß Briten nennt. Der Schmerz darüber, dass Patrick Brennan auf ihn schoss und dabei ist seine Tochter ihre Halbschwester. Und beide stieß ihre Mutter nicht von sich. Deshalb stachen sie zu. So ein Schwachsinn. Doch, und nur ihr Vater hält noch zu ihnen. Aber wir glauben ihnen beiden den Jogginglauf am Tatabend nicht. Patrick Brennan? Ja. Auf meinen Vater geschossen? Fragen Sie doch Herrn Witkowski, wenn Sie wissen wollen, was damals wirklich ablief. Ah, Sie saßen bei den Schüssen auf John Miller 1980 in dem grünen Fluchtwagen, richtig? Oder schossen Sie selbst? So ein Grünschnabel. Hören Sie, Prinz Philipp, Gott hab ihn selig, der Ehemann der Queen, war ein paar Mal in der Osnabrücker Garnison zu Besuch und übernachtete dann am liebsten beim Regimentskommandeur auf dem Sofa in einem Reihenhaus am Hegerholz. Ja. Ich wusste das. Und? Starb er durch die Hand der IRA? Mm-mm. Ich diente den Tommies stets loyal. Bis diese sich im Juli 2008 bei strömendem Regen mit einer Militärparade aus Osnabrück verabschiedeten. Mhm. Ja. Ich vermute, Sie brachten Claudia Plate zur IRA. Ja, das war Ihr Auftrag von den Geheimdienst-Tommies. Sie anwerben, zu einem Anschlag drängen und schauen, wer sich aus Irland dranhängt. Hängte sich aber niemand dran. Doch, der Fahrer des grünen Wagens. Der waren aber Sie. Und Sie durften John Miller nicht helfen, sonst wären Sie bei Ihren Terroristenfreunden aufgeflogen. Der hat Sie auch am Steuer sitzen sehen, durfte aber ebenfalls nicht raus mit der Sprache. Das wollten die James Bonds aus London nicht. Und so lief er damals einfach weiter ins nächste Krankenhaus. Hirngespinst. Gälisch, Kakamos. Englisch, total crap. Wie Sie wollen. Oh, 22 Uhr. Unsere verfeindeten Hitzköpfe sind cool geblieben, haben unsere Hypothesen an sich abperlen lassen, wie das irische Kleeblatt den irischen Küstenregen. Wie poetisch, Frau Kollegin. Außerdem steht in der Akte der britischen Militärpolizei nichts von einer Geheimdienstverwicklung in den Anschlag. Och, wie naiv ist das denn, Frau Busse? Hä? Für diese Verwicklung steht doch die Person Patrick Brennan. So, Kollegen, Feierabend wird überbewertet. Schmeißen wir den Videorekorder noch einmal an. Oh, nee. Ja. Frau Busse hat doch recht. Schlafen wir mal eine Nacht über die Iren-Briten-Sache. Mhm. Nicht verkrampfen, Herr Jungkommissar. Zu spät. Film ab. Oh. Ja. Das kennen wir schon. John Miller wird angeschossen, klopft gegen die Beifahrerscheibe des grünen Wagens. Aus dem kommt der besagte Song. Der schwer verletzte Miller rennt weiter. Film aus. Eben nicht. Ja, wir haben an der Stelle nur die Stopptaste gedrückt, weil das Bild schwarz wurde. Aber die Aufnahme geht weiter. Achten Sie auf die Geräusche. Der Filmemacher legt offenbar die Kamera auf dem Waldboden ab. Und das Atmen, das wir da hören, ist sehr wahrscheinlich sein Atem. Das ist das Atmen eines Kindes, das Angst hat. An Ort und Stelle verharrt. Simon Miller. Ach so. Deshalb riet er mir, Sie zu fragen, Herr Witkowski, was damals wirklich ablief. Ja, er hat Ihnen die VHS-Kassette in den Briefkasten geworfen. Genau. Und er weiß, dass Sie ihn längst als Zeugen des Anschlags auf seinen Vater identifiziert haben. Ach. 1980 waren Videokameras der letzte Schrei. Garantiert auch für den 6-jährigen Simon Miller. Er wollte sich an dem Tag als Hobbyfilmer betätigen. Ja, seinen Vater damit überraschen, dass er ihn beim Joggen filmte. Nehme ich an. Ja, und dann passiert sowas. Genau. Bloß warum tauchen diese Erkenntnisse nicht in Ihrer Akte auf, Chef? Warum haben Sie die VHS-Kassette nicht der britischen Militärpolizei übergeben? Das ist Unterschlagung von Beweismitteln. Wenn ihr gegen mich ermitteln wollt, dann kommt mir mit harten Beweisen. Was sagt denn das Atmen eines Kindes über den Schützen aus? Herr Witkowski, wir könnten das Ganze unter uns regeln, wenn Sie sich kooperativ verhalten. Ja, komm, jetzt reicht's aber. Deshalb schmorte die Kassette bei Ihnen in der Schublade und wanderte nicht zu den Briten. Weil Sie jemanden schützen wollten. Genau. Ja. Da haben Sie, Claudia, Ihrer alten Bekannten ja einen großen Gefallen getan. Und mit der Kassette mussten Sie rausrücken, weil Simon uns früher oder später von ihr erzählt hätte. Naja, fest steht, Simon hat den Schützen gesehen, auch wenn er ihn nicht in seinem Filmchen verewigen konnte. Wenn es Patrick Brennan war, hätte Miller Junior ihn längst umgebracht bei seinem Temperament. Und wenn es seine Mutter war? Das ist es, Herr Witkowski! Sie haben eine mutmaßliche Mörderin gedeckt. 40 Jahre lang. Beweise, Frau Busse. Beweise. Was ist denn die Alternative? Wieder 40 Jahre lang wegschauen? Komm, Gina. Lass mir diese ganze britisch-irisch-deutsche Sippe noch ein bisschen weiter köcheln. Ja? Ja, gut, machen wir. Streit in den Britenhäusern. Irina Plate hat seinem Miller ein blaues Auge verpasst. Das schauen wir uns doch genauer an. Ja, los. So schnell sieht man sich wieder, Herr Miller. Diesmal mit Veilchen von der Halbschwester im Gesicht. Was ist denn passiert? Scheiß Iren. Mein Vater und ich stehen an der Haustür, plaudern. Er klopft mir noch zum Abschied auf die Schulter, geht los, öffnet sein Auto mit dem Knopf am Fahrzeugschlüssel, 50 Meter von ihm entfernt, macht es peng. Er ist jetzt in der Wohnung, nur leicht verletzt. Das ist eindeutige IRA-Handschrift, Autobombe. Weshalb sich britische Soldaten angewöhnten, vor dem Losfahren einmal unter das Auto zu schauen. Ihr Vater hat nicht bedacht, dass heutzutage dieselbe Vorsicht elektronischen Türöffnern gelten sollte. Da sind Sie ja beide nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, ne? Ja, kann man sagen. Sehr witzig. Ich habe Verena in den Holzschuppen gesperrt. Aber warum ist sie denn überhaupt auf sie los? Warum sind Sie im Sommer 1980 nicht bei meiner Mutter geblieben? Also. Abzischen, nur weil Verena bald auf die Welt kommt und Kinder nicht so ihre Sache sind. Alles wäre dann anders geworden. Friedlicher. Ja? Auch für Ihre Halbschwester? Mir doch egal. Da hinten im Schuppen ist sie. Ja gut, fragen wir Verena doch selbst. Ja, gut. Frau Plate, hören Sie mich? Wir wissen, wer meine Mutter auf dem Kerbholz hat. Mein Vater hat euch was zu zeigen. Wenn ihr die beiden Scheißbriten mitbringt, sag ich ihm Bescheid und wir treffen uns am bewussten Ort, Hegerholz. Los! Aufmachen! Sag mal, geht's noch? So ein Blödsinn. Wieso? Das klingt doch geradezu filmreif. Was, Frau Busse? Nächtliches Meeting im Wald, Käuzchenschreie, IRA-Spuk. Ja, klingt auch nach einer hochkarätigen Besetzung. Ja, genau. Ah, wie schön. Michael. Buddy. Verena, meine Tochter. Hi. Simon Miller, der kleine Unionist. Hey. Und sein Vater, der große britische Soldat John Miller. Schatten. Und jetzt nach dem Brexit kann er noch stolzer sein auf sein unteilbares United Kingdom. Bis euch erst die Nordiren und dann die Schotten abspringen. Ach, was machst du da, Paddy? Ich habe ein Waffenversteck der IRA ausgehoben. Keine 10 Meter von der Stelle im Wald entfernt, an der man auf dich geschossen hat, John, nicht? Mann? Wer war es? Jetzt sprich endlich! Ich war doch nicht dabei, oder? Ach, wie schade, dass du den Schützen nicht erkennen konntest. Trotzdem hast du gerade dreist gelogen, weil du seit kurzem seine Identität doch kennst. Nur so ist zu erklären, was du getan hast. Darf ich kurz bemerken, Herr Brennan braucht seinen Rollator doch nicht. Ja. Na klar, das ist nur eine Tarnung. Er ist ein Terrorist. Ach, komm. Verena, sagst du bitte den Herrschaften, warum sie herkommen sollten? Mein Vater möchte heute die Waffen niederlegen. Der bewaffnete Kampf ist für ihn vorbei. Kannst du vielleicht mal für dich selber sprechen, Paddy? Ja, klar kann ich. Ja, ihr könnt alles in diesem Versteck haben, Michael. Sprengstoff, Falschgeld. Was noch? 3, 4 AK-47 Gewehre mit vollen Magazinen. Sie wurden uns ja von Gaddafi geschenkt. Und sämtlich hier vergraben, seit 1980 vermute ich. So hat es die RAF bei euch auch gemacht. Selbst die Nazis von der Wehrsportgruppe Hoffmann. Eine gute Methode. Wer die Bombe vorhin unter John Millers Auto platziert hat, weiß mein Vater allerdings nicht. Das war irgendein IRA-Kollege, der vor mir hier den Spaten anlegte. Ja, tatsächlich. Hier fehlt alles. C4-Sprengstoff, der Quecksilberschalter, das ist kein Zünder. Alles. Alles fehlt. Ja, das Zeug wird langsam schlecht. Es muss ja aufgebaut werden. Und da wollte dieser Typ anscheinend noch mal, wie in den guten alten Zeiten, ein richtiges Arschloch wie John Miller mit einer richtigen Bombe ärgern. Du dreckiger Katholik. Du warst es selbst. Ja. Die EU hat euch Blutsauger keinen Deut friedlicher gemacht. Raus mit euch aus Nordirland. Ziehen wir den Brexit hart durch. Komm, gut. Jetzt rüsten wir alle mal für einen Moment ab, ja? Also, Patrick Brennan war demnach nicht nur zum Schein ein Mitglied der IRA. Ich bitte dich. Der britische Geheimdienst wollte, dass ich so tue, als würde ich bei IRA-Aktionen mitmachen. Aber kann man Terrorist spielen? Vor allem, wenn man dieselben Ziele teilt. Ja, das müsste man auch mal manche unserer V-Leute im rechtsradikalen Sumpf fragen. Das ist ein guter Punkt. Ja, und woher kommt diese überraschende Offenheit, Herr Brennan? Weil das alles hier verjährt ist. Und weil ich Ihnen hier und jetzt den Mörder von Claudia Plata präsentieren möchte. John? Du sagst gar nichts dazu? Es ist nicht einfach für meinen Vater, an diesem Ort zu sein. Wegen Patrick. Weil deine IRA total krank war, Paddy. Ja, klar. Ach, schon eure Kinder zündeten Barrikaden auf den Straßen an, bewarfen uns mit Steinen und Molotow-Cocktails. Wir mussten verschanzt in Festungen leben. Ach, klar, Festungen. Ungetüme mit 7 Meter hohen Mauern aus Beton, die ausgerentet um die Katholikenviertel in Belfast und Derry herumlagen. Als Schutz vor euch. Ach. Weil ihr, die IRA, uns rund um die Uhr mit Scharfschützen, Mörsergranaten, Bomben bedroht habt. Ha. Und meinst du, dass der Anblick von britischen Soldaten angenehmer war? Wie sie durch unsere Städte und Dörfer rannten, mit ihren geschwärzten Gesichtern gezückten Waffen, als seien sie in Vietnam? Und die Protestanten Die blieben komischerweise immer verschont, wenn sie eine von uns abknallten. Ach. Da schaute euer Polizei gar nicht erst hin. Nein. Du wusstest, dass der britische Geheimdienst die IRA infiltriert hatte. Unsere Aktion teilweise steuerte sogar die Auswahl unserer Mordopfer. Am Ende, John, würden die Schüsse auf dich von deinen eigenen Leuten abgesegnet. Bei wem beschwerst du dich also? Bei einem deutschen Kommissar, auf dessen Unbestechlichkeit gegenüber britischen Geheimdiensten du alles gabst? Wie verzweifelt ist das denn? Er war der Fahrer des grünen Autos. Ach. Damals hatten sie es mir untersagt. Meine eigenen Leute. Und Patrick war immer schon ein IRA-Mann. Ruth Rader Kemp? Wow! Was machst du hier? Mit ihm unterwanderte die IRA den britischen Geheimdienst und nicht umgekehrt. Und er allein wollte John Miller töten. Ein britischer Soldat in der Familie, die er mit Claudia aufbauen wollte? Nein. Aber er ließ die Drecksarbeit eure Mutter tun, Simon und Verena. Frau Ja. Ja. Ich dachte mir, wir holen sie dazu, auch wenn sie nicht auf der Gästeliste steht. Aha. Vielleicht hat Frau Redekamp uns noch was zu erzählen. Sie deuteten an, dass Claudia Plate etwas angetan wurde. Ja, Unrecht. Denn sie litt an John Miller, der ein absolutes Dreckschwein war. Sie schlug, trank, sie verhöhnte, wieder schlug. Ich hatte der britischen Militärpolizei an jenem Tag gesagt, dass Simons BMX-Rad eine halbe Stunde vor den Schüssen, die ich hörte, am Tatort lag. Und mehr wusste ich nicht. Aber damit brachte ich Claudia, meine beste Freundin, in höchste Bedrängnis. Warum? Sie erzählte mir tags drauf, dass sie die Schützin war, dass Paddy ihr mit seinen Stories von den unterdrückten Katholiken in Nordirland imponiert und sie für den Anschlag angeworben hatte. Oh. Und Claudia, so impulsiv, wie sie eben damals war, hat mitgemacht. Naja, sie wollte sich an diesem Arschloch hier rächen, John Miller. Du. Und darauf setzte Paddy. Denn unter dem Deckmantel einer IRA-Aktion, die unter dem Deckmantel einer britischen Geheimdienstoperation lief, wäre der Nebenbuhler beseitigt. Er dachte, die Schüsse würden Claudia auf ewig an ihn binden. Aber sie, der Paddy niemals erzählt hatte, dass er auch für die Briten arbeitete, hatte einfach diese Gelegenheit für sich genutzt. Kurz danach gab sie Paddy den Laufpass und tröstete sich mit diesem Kommissar hier. Ja, und der verhaftet mich jetzt, nehme ich an. Nein, Ruth. Das war ja keine Beihilfe zur Tat. Sie schützten die Schützin einfach durch ihr Schweigen. Naja. Claudia Plate, die Schützin. Ja. Ah. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, zurück zum Thema. Ganz genau. Herr Brennan, warum haben Sie die Tat nicht vollendet, als John Miller schwer verletzt an Ihr Auto klopfte? Das war ja nicht mein Auftrag. Klar, Sie haben ein doppeltes Spiel gespielt, was Ihnen in diesem Moment passte. Ihre IAA-Freunde haben sich bestimmt ins Fäustchen gelacht, wie sie die Briten zum Narren gehalten haben, ne? Ja, seine IAA-Freunde waren nicht zimperlich. Hätte Ruth den Briten oder uns etwas über die Aktion verraten, dann wäre sie als Leiche vor der Kaserne abgelegt worden. Mhm. Bestimmt. Mhm. Dasselbe gilt für Claudia. Für diese hammerharte Symbolik waren IAA-Kämpfer wie Herr Brennan ja immer zu haben, ne? Richtig. Aber die Damen wollten ja gar nicht reden. John Miller wurde zum Schweigen verdammt. Herr Brennan hielt schön den Mund und die britische Militärpolizei ermittelte nicht zu Ende, um ihren Spitzel und die ganze dumme Aktion im Hegeholz nicht zu enttarnen. Sagtest du eben Herr Brennan? Waren wir nicht beim Du, Michael? Nee, diese Zeiten sind vorbei. Und warum hat Verena ihrem Halbbruder nun ein blaues Auge verpasst? Weil der sich schützend vor John stellt, das Schwein, das meine Mutter erstochen hat. Aha. Was sagen Sie dazu, Herr Miller? Ich... Patrick! Neben dem Schloss in Osnabrück steht ein kleiner Baum. Und unter dem Baum steht eine Tafel. Und auf der Tafel steht, dieser Baum, der in dem Great Windsor Park im Jahr 1966 gepflanzt wurde, wurde von Königin Elisabeth II. Den Osnabrücker Bürgern geschenkt. Und an diesem Baum möchte ich dich, irisches Schwein, eines Tages hängen sehen. Noch schlimmer, rennt er los. Stehen bleiben, Miller! Stehen bleiben! Patrick Brennan, ich verhafte Sie wegen des Bombenanschlags auf John Miller heute Abend. Beweise folgen. Applaus! Der Hurensohn soll nie mehr frei sein. Wir werden sowieso nie mehr frei sein, solange wir euch Briten in Irland nicht losgeworden sind. So, jetzt mal Schluss mit dem Zirkus. Hier ist eine Nachricht von der KTU. Die Autobombe war nur ein Feuerwerkskörper. Oh nee. Tja. Ah. Aber Sie, Simon Miller, sollten mal ganz ruhig sein, ne? Dass Sie Ihren Vater zum Mord angestiftet haben, werden die Gerichte Ihnen vielleicht niemals nachweisen können. Aber für mich steht das zweifelsfrei fest. Raimundo holte John M. im nächtlichen Wald bei einer Schutzhütte ein. Er warf den Briten mit einem filmreifen Sprung zu Boden und hörte sich dessen Geständnis an. Wie Claudia P. auf ihren Ellenbogen durch den Flur gerobbt war, doch er hat immer wieder auf sie eingestochen, rasend vor Wut, denn Simon M. hatte dem Vater tatsächlich erst jetzt den Namen der Schützin verraten, weil seine Mutter ihm kein Geld mehr geben wollte. Der Sohn hasste Claudia P. nicht nur für die Schüsse, sondern auch für ihr jämmerliches Betteln und Flehen, sie nicht zu verraten. Peter macht nun einen weiten Bogen um Elizabeth. Er ahnt, dass sein Verhalten 1980 auch jetzt noch böse Folgen für ihn haben kann. Raymond, der Schnösel, verteidigt den Chef natürlich. Raymond, ich meine, wer hat hier wen benutzt? Der britische Geheimdienst inszeniert einen IRA-Anschlag im Hegerholz, um zu sehen, wer sich dranhängt. John sollte gar nicht erschossen werden. Und das nutzt eine impulsive, gedemütigte Mitzwanzigerin aus, die sich nur oberflächlich mit dem Terror ihren verbunden fühlt. Elizabeth? Und das entschuldigt den alten Peter? Er wusste, was Simons Mutter damals getan hatte. Er ahnte, was Simon jetzt anzettelte, weil der Sohn die Mutter abgrundtief hasste. Spüren Sie ein Quäntchen Reue bei Peter? Hm? Und dann, Betty, VHS-Kassette, Bandende, Juli 1980. Ich lege die Akte zum IRA-Anschlag im Polizeiarchiv ab und danach dann in die Kneipen, die es in Osnabrück so gab, um den Frust wegzusaufen. Getränke, Landgraf und so. Nee, für die IRA hat Claudia mir keine Infos entlockt. Höchstens welche über den VfL. Und dann, Auftakt der Saison 80-81. Es war 6. August. Bremer Brücke. 2:0 gegen Rot-Weiß Lüdenscheid. Naja. Aber da waren die 5 Schüsse im Hegerholz und dein Frauchen längst schon wieder Geschichte, Paddy. Es ist 1 Uhr nachts. Wir haben vor 58 Minuten 2 Fälle gelöst, nach 16 Stunden ununterbrochener Arbeit. Und ausgerechnet Sie rufen mich an. Frau Busse, Spockhöfe verlässt uns. Er geht als Schriftsteller nach Berlin. Egal, freuen wir uns. Eine Trennung ist manchmal das Beste für beide Seiten. Nee, ich brauche hier aber keinen Brexit unter Kollegen. Wir sind doch ein Team. Vielleicht hat er herausgefunden, dass Sie auch noch Ruth Redekamp bei den britischen Kollegen als Trinkerin angeschwärzt haben, um ihre Zeugenaussage zu diskreditieren. Oh, ist ganz interessant, was die Akte von der Insel so alles hergibt. Das alles könnte sein Weltbild ins Wanken gebracht haben. Junge, das klingt für mich jetzt aber so, als würden Sie in ein paar Stunden beim Staatsanwalt anklopfen und petzen. War diese Frau es wert, Herr Witkowski? Claudia? Hm. Wissen Sie eigentlich, wo wir uns kennengelernt haben? VfL-Stadion, mhm. Bremer Brücke, mhm. Ostkurve nehme ich an. Präzise. Und da, auf dem Platz, musst du deinem Gegner nach dem Spiel in die Augen schauen können. Auch wenn England gegen Irland antritt. Also, Freundschaftsspiel, Frau Busse. Das heißt? Komm, schicken wir Spockhöfel einen Fresskorb mit einem schönen Kärtchen. Rechnung bei mir auf den Tisch legen. Und mit besten Wünschen von den Kollegen. Ja, und vielleicht noch sowas wie: Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, gleich mehrere. Ja, meinetwegen. Und damit Abpfiff für heute, Frau Busse. Ach so, haben Sie meine VHS-Kassette irgendwo gesehen? Gute Nacht, Herr Witkowski. Your rage is like a fist in my wound. Brexit Blues. Hörspiel von Jan Decker. Die Rollen und ihre Darsteller: Raimund Spockhöfel, Raphael Stachowiak, Mareike Busse, Lisa Hirdiner, Michael Witkowski, Michael Wittenborn, Verena Plate, Caroline Eichhorn, Simon Miller, Jens Wawritschek, John Miller, Roger Graves, Ruth Redekamp, Marion Breckwold und Patrick Brennan, John Kirby. Technische Realisation: Dominik Blech und Nicole Graul. Regieassistenz: Simon Hastreiter. Regie: Alexander Schumacher. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2021. Dramaturgie: Christiane Ohaus.